timeline is the story of your life. All your stories, all your apps, and a new way to express who you are. Timeline ist die Geschichte eures Lebens. Sie lässt euch auf eine neue Art ausdrücken, wer ihr seid. An großen Worten sparte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nicht, als er vergangene Woche das neueste Feature seines sozialen Netzwerks vorstellte. Die Timeline verwandelt jedes Facebook-Profil in einen interaktiven Lebenslauf. Der Zeitstrahl ist das zukünftige Herzstück von Facebook. Geht es nach dem 27-jährigen Konzernchef Zuckerberg, soll jede Timeline zum Protokoll des Lebens der zurzeit mehr als 700 Millionen Facebook-Nutzer werden. Mit Texten, Videos und Fotos auf jeweils nur einer Internetseite, von der Geburt bis zum Tod. Die Timeline verwandelt die individuelle Biografie in eine vertikale Zeitachse. Das visuelle Tagebuch beginnt oben auf der Seite mit einem frei wählbaren Foto. Es folgen die neuesten Aktivitäten in zeitlicher Reihenfolge. Ereignisse, die vor der Facebook-Mitgliedschaft liegen, lassen sich nachträglich ergänzen. Wer alles vollständig nachträgt, dessen Timeline endet am Fuß der Seite mit der Geburt. Der Zeitstrahl soll jedes kleine und große Ereignis dokumentieren. Welche Filme habe ich gesehen? Wen habe ich wann kennengelernt? Welche Musik gehört? Was gekocht? Per Mausklick gibt es für das Facebook-Leben unterschiedliche Ansichten, etwa als Landkarte. Sie zeigt, wann und wo sich eine Person exakt aufgehalten hat. Das eigene Leben wird zu einem offenen Buch, bei dem die ganze Welt mitlesen kann. Wer will, kann einzelne Einträge aber auch nur für ausgewählte Leser sichtbar machen. Nur einer liest immer mit, Facebook. Denn was einmal in der Timeline steht, lässt sich nur noch bearbeiten, aber nie mehr löschen.